Im Leben waren wir das Feuer, das jeden Tag gebrannt, jeden Morgen neuer Licht, die Dunkelheit verbannt. Wir haben alle unsere Träume in jeden Tag gelegt und ließen uns treiben, wohin der Sturm uns trägt. Ein letztes Mal.